neue Kapitel vom Papst und von den Bischöfen. Ich sagte zuvor ein paar Fragen über die Lehre und die hörende Kirche, das dritte Kapitel. Davor längeres Kapitel über die Kirche als solche im Besonderen. Und der erste Paragraph war die Kirche im Allgemeinen, also sehr ausführlich, ganze Frage über die Kirche, den 9. Artikel des Glaubensbekenntnisses, ich glaube an die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Vor allem die Deutschen, wenn man betet, tut man immer schön auseinanderreißen, was nicht sein sollte. Sich vielleicht bemühen, es zusammen zu sagen. Ich glaube in die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Es gehört zusammen, das nennt sich Glaubensartikel. Also, wer ist der Papst? Große Preisfrage, weil heute praktisch keiner mehr auskennt. Der Papst, den wir auch den obersten Hirten oder auch den Bischof von Rom nennen, ist der Nachfolger des heiligen Petrus auf dem Bischofssitz von Rom, der Statthalter Jesu Christi auf Erden und der sichtbare Oberhaupt der Kirche. Ja. Also als Bischof, der Papst muss ein Bischof sein, Nachfolger des heiligen Petrus auf dem Bischofssitz von Rom, so wird es eigens nochmal erwähnt, ich habe gerade vor ein paar Tagen gehabt, ein zweites Fest des heiligen Petrus, Bischofssitz des heiligen Petrus in Antiochien, 22. Februar, am 18. Jänner. Fest des heiligen Petrus, des Bischofssitzes des heiligen Petrus in Rom. 1960 dann natürlich abgeschafft. Das haben sie rausgeschmissen. Das Wichtigere. Weil alles, was sich durch die Ungunst der Zeiten verdoppelt hat, wie damals Bugnini und Konsorten geschrieben haben in der Liturgiereform, die schon 1947 begonnen hat, es wurde ausgemerzt. Beeindruck jetzt beim Ritus der Kirchweih, wenn wir drauf gekommen, kann es überhaupt nicht glauben. Dann geht man sogar 7-mal um die Kirche herum, außen und innen, bei der Besprengung. Es ist gar kein Ende. Soll auf einmal reduziert worden. Alles, was dreifach war, viele Zeremonien sind dreifach gemacht worden. Alles ausgemistet worden, durchgeputzt. 62er. Pontifikale. Ja. So ist auch das Fest des Bischofssitzes des heiligen Petrus in Rom, 1960, 62 schon, den Reformern zum Opfer gefallen, auch nicht ganz unschuldigerweise wahrscheinlich. Der Wahnsinn hat Methode. Jedenfalls Antiochien hat es praktisch auch immer Nachfolge des heiligen Petrus gegeben, zum Beispiel den heiligen Ignatius, der wird ja auch in Vienna gefeiert. 1. Februar, auch in der apostolischen Zeit, aber der hat nie behauptet, dass er Papst ist, weil die Päpste sind die Nachfolger des heiligen Petrus auf dem Bischofssitz von Rom und nicht von Antiochien, wo er zuerst war, wo die Christen zum ersten Mal als solche bezeichnet worden sind, das ausdrücklich in der Apostelgeschichte auch heißt. Als nächstes ist der Statthalter Jesu Christi auf Erden der Papst. Und da fehlt es halt heute. Diese Statthalterschaft haben die Konzilspäpste, wenn man sie so nennen will, Päpste also seit dem Zweiten Vatikanum nicht. Offensichtlich nicht. Das ist nicht irgendwie. Wenn man in den Rachen schaut oder in die Gedärme, dass man sieht, ob sie Statthalter Christi sind, dass da irgendwas ist, irgendwas liegt, sondern. Es bedeutet eben, dass der Papst tagtäglich lehrt, die Kirche lehrt, als oberster Lehrer. Und ganz allgemein gesprochen, das Gemeinwohl, das Gemeingut der Kirche sicherstellt. Das ist die Ehre Gottes, objektive Gottesverehrung, die wahre Gottesverehrung und das Heil der Seelen. Und das ist ja offensichtlich. Spätestens ab Montini, dem Ende des Zweiten Vatikanums, nicht mehr der Fall. Johannes den 23. kann man auch ruhig dazu nehmen, aber ganz klar ist es eben ab dem vorletzten Tag vom Konzil, wo diese ganzen Dekrete promulgiert worden sind, vor allem darunter die falsche Religionsfreiheit, konziliare Religionsfreiheit, Ist klar, dass hier der Montini nicht mehr als Stadtvater Jesu Christi spricht, weil er ja ganz klar, praktisch Wort für Wort dem Syllabus von Pius dem 9. und so vielen anderen päpstlichen Äußerungen widerspricht. Nur Syllabus ist ja so wichtig, weil der eben als unfehlbare Äußerung des päpstlichen Lehramtes angesehen wird. Und da kann ich dann was Gegenteiliges, Gegensätzliches später als Lehre der Kirche ausgeben. Das geht einfach nicht. Geschweige denn dann die neue Messe, neuen Sakramente, neuer Katechismus, neues Kirchenrecht. Jeder dieser Anlässe wäre für sich allein genug, um zu sagen, es ist nicht der Statthalter Jesu Christi, der hier lehrt, es ist nicht das Lamm Gottes, das zu uns spricht, sondern der Drachen, was mit den Worten der Apokalypse sagen will und so weiter. Sicher nicht der Statthalter Jesu Christi auf Erden. Und der sichtbare Oberhaupt der Kirche als Statthalter Jesu Christi ist eben auch das sichtbare Oberhaupt der Kirche. Das unsichtbare Haupt der Kirche ist und bleibt Jesus Christus.